gute Laune, gute Stimmung, gutes Feeling. Bei Beats wie diesen ruf ich kurz und breit fett zu einem Meeting. Und du siehst in meinen Augen, es wird Zeit mal wieder reinzuhauen. Denn eins kannst du mir glauben, sie vermissen unsere Styles da draußen. Ich weiß es auch nicht, es hilft dir niemals vorzulaufen. Du musst an dich selber glauben, die Sterne strahlen in den Augen. Keiner kann eine Seele kaufen, raff dich auf. Und lass dir nicht die Ehre rauben, Hass bricht aus. Ein gutes Feeling ist was alles, was ich brauch. Ich suche Dreamings und entfalte Spaß im Sound. Ich lach dich aus, du hast einen Schatten und du fühlst nichts wie im Winter. Du kannst alle Blumen cutten, doch den Frühling nicht verändern. Weiß wie Kinder, doch im Sommer gutes Feeling. Lass die Sonne rein, die Sorgen Richtung Boden, stampf sie platt, dann wird es leichter sein. Wir sind wie ein Reimverein, das Training macht uns doppelt Spaß. Wir session jeden Wochentag, die Tracks gehen euch ins Knochenmark. Jetzt kommt die Sonne rein, sie scheint so hell und gibt uns Wärme. Ist das Erbe dieser Welt, guck in die Ferne. Und wir kommen rein. Das Feeling ist der Track, der euch beweist, dass wir auch deep sind. Der Freunde bringt die Leute sind erfreut wie Kinder, wenn sie ihn mit ihren Freunden singen. Den Sitting Bull, V-Tier, Breitfeld braucht ihr. Packt euch am Kopf und begreift, das Feeling ist die Basis. Folge dem Herzen, es zeigt das Ziel, das nahe ist. Komm, vertrag dich mit den anderen, es wird langsam Zeit zum Ende reichen. Reden ist nur Silber, wie ihr wollt, ihr könnt zu Ende schweigen. Wenn wir ganze Bände schreiben, Texte wie Geschenke reichen, steht hier in der Ecke rum, wie im TV und Sendezeichen. Wenn die Raps die Zeichen setzen, enden auch viele sich im Blut versetzen. Versuch zu schätzen, von den ersten bis zu den letzten Plätzen. Wenn ich mir jetzt die alten Tracks reinziehe, bin ich zufrieden. Alle gehen nach vorne und verbreiten meistens gutes Feeling. Mit Liebe sind wir die ersten Frühlingszeichen, mutige Krieger, die Verse mit Gefühlen schreiben. In früheren Zeiten haben wir von allem Zeug am Plan gehabt. Mit heute nicht zu vergleichen, denn wir haben uns längst einen Namen gemacht. Wir schlagen die Schlacht, haben sagenhaft Phrasen verpackt. Alle labern nur schwach, doch wir haben Taten vollbracht. Jetzt kommt die Sonne rein. Sie scheint so hell und gibt uns Wärme. Ist das Erbe dieser Welt, guck in die Ferne. Und wir kommen rein. Da wir auch nie klar. Das Feeling ist der Track, der euch beweist, dass wir auch deep sind. Wir haben einen Song gebaut. Der Freunde bringt, die Leute sind erfreut wie Kind, wenn sie ihn mit ihren Freunden singen. Den Sitting Bull, V-Tier, Breitfeld braucht ihr. Jetzt kommt die Sonne rein. Sie scheint so hell und gibt uns Wärme. Ist das Erbe dieser Welt, guck in die Ferne. Und wir kommen rein. Da wir auch nie klein. Das Feeling ist der Track, der euch beweist, dass wir auch deep sind. Wir haben einen Song gebaut. Der Freunde bringt, die Leute sind erfreut wie Kind, wenn sie ihn mit ihren Freunden singen. Das ist der Sommer-Sound. Den Sitting Bull, V-Tier, Breitfeld braucht ihr.